Erster, dies ist ein Lied von David. Ich will dich loben, mein Gott. Du bist der König. Ich preise deinen Namen immer. Zweiter, jeden Tag will ich dich loben. Ich will deinen Namen immer preisen. Dritter, Jahwe ist sehr groß. Man kann seine Größe nicht verstehen. Vierter, eine Familie soll der Nächsten von dir erzählen. Sie sollen von deinen großen Taten sprechen. Fünfter, sie sollen von deiner großen Ehre reden. Ich will von deinen Wundern erzählen. Sechster, sie sollen von deinen starken Taten sprechen. Ich will von deinen großen Taten erzählen. Siebter, sie sollen von deiner großen Güte erzählen. Sie sollen sich freuen, dass du richtig handelst. Achter, Jahwe ist freundlich und hat Mitleid. Er wird nicht schnell böse. Er ist sehr gut. Neunter, Jahwe ist gut zu allen Menschen. Er hat Mitleid mit allem, was er gemacht hat. Zehnter, alle deine Werke sollen dich loben, Jahwe. Die Menschen, die dich lieben, sollen dich preisen. Elfter, sie sollen von deinem schönen Reich erzählen. Sie sollen von deiner Macht sprechen. Zwölfter, sie sollen den Menschen von deinen starken Taten erzählen. Sie sollen von der großen Ehre deines Reiches sprechen. Dreizehnter, dein Reich bleibt für immer. Du regierst für alle Zeiten. Jahwe hält seine Versprechen. Er ist gut in allem, was er tut. Vierzehnter, Jahwe hilft allen, die fallen. Er hilft denen, die traurig sind. Fünfzehnter, alle schauen auf dich. Du gibst ihnen Essen zur richtigen Zeit. Sechzehnter, du öffnest deine Hand. Du gibst allen Lebewesen genug zu essen. Sie sind zufrieden. Siebzehnter, Jahwe handelt immer richtig. Er ist gut in allem, was er tut. Achtzehnter, Jahwe ist nah bei denen, die ihn rufen. Er ist nah bei denen, die ihn wirklich rufen. Neunzehnter, er tut, was die Menschen wollen, die ihn ehren. Er hört ihre Rufe und hilft ihnen. Zwanzigster, Jahwe beschützt alle, die ihn lieben. Aber er vernichtet die bösen Menschen. 21. Ich will von Jahwes Ehre sprechen. Alle Menschen sollen seinen heiligen Namen immer preisen.